du vielleicht 5 oder 10. Eine Studentin, die ich im Central Park kennengelernt habe, die liegt auf einem Parkplatz in der Nähe von einem Donutladen. Ich habe Bethany getötet, eine alte Freundin mit einem Presslufttacker. Und ein Mann, eine alte Schwuchtel mit einem Hund. Letzte Woche, da habe ich noch ein weiteres Mädchen getötet mit einer Kettensäge. Fleisch, das ist der Sa-